Die Riesenkuppel. Hallo, hier ist wieder eure Tilly täglich. Heute berichte ich aus Herrn Pfeffers Restaurant. Und hier kommt mein berühmter Blaubarberkuchen. Blaubeeren und Rhabarber in vollendeter Harmonie. Ja! Ja! Alle Bewohner der Abenteuerbucht liebten diesen Kuchen. Auch Kater Kian, der sofort seine Pfoten ausstreckte. Kater Kian, lass das. Herr Pfeffer, das tut mir furchtbar leid. Halb so schlimm. Ich stecke immer eine Kuppel über meine Kuchen zum Schutz. Um Pfötchen abzuhalten. Und vor allem Naschkatzen. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Ach ja, Pfötchen. Wo ist die Paw Patrol? Reporterin Tilly nahm ihren Kater auf den Arm. Na komm, Kater Kian, sagen wir ihnen Bescheid, damit sie es nicht verpassen. Miau. Bist du soweit, Rocky? Fertig? Fertig. Die Fellfreunde spielten an diesem Morgen mit Seifenblasen. Staubsauger rückwärts. Der Staubsauger blies die Luft gegen den Stiel, den Ryder vorher in Seifenwasser gehalten hatte. Und im Nu war die Luft voller riesiger Seifenblasen. Die Blasen sehen aus wie ein Schneemann. Die sieht aus wie ein Riesenwurm. Und die sehen aus, als hätte Rubble einen Seifenblasenhut. Noch ahnten sie nicht, dass Tilly täglich auf dem Weg zu ihnen war. Kater Kian, du machst während der Fahrt ein Nickerchen. Und ihren Kater gerade in den Kofferraum des Übertragungswagens setzte. Und wenn du aufwachst, sind wir bei der Zentrale. Doch Kater Kian wollte nicht schlafen. Sein Meteoritenzahn blitzte, als er die Tür aufstieß. Geschafft! Und in seinem Einsatzanzug auf die Straße hüpfte. Der Superkater ist wieder da. Und ich weiß auch schon. Oh, hallo, Superkater. Aber da tauchte Bürgermeister Besserwisser neben ihm auf. Ich wollte mir gerade ein Stück Kuchen mopsen. Ich meine natürlich genehmigen. Ich drück dir die Daumen, dass du überhaupt an ihn rankommst. Die Kuchen sind nämlich mit Kuppeln abgedeckt. Das ist es. Das ist es. Eine Kuppel würde für immer diese nervigen Hunde von Tilly fernhalten. Oh, ich wittere einen raffinierten Plan. Und Kuchen. Als erstes brauche ich meine Energiewerkzeuge. Als nächstes ein bisschen mehr Hitze. Und nun mache ich daraus eine Kuppel. Staunend sah Bürgermeister Besserwisser zu, wie der Superkater mit seinen Superkräften eine riesige, grünlich schimmernde Kuppel wachsen ließ. Seht her! Und sie über die gesamte Abenteuerbucht spannte. Meine Superkraft-Energiekuppel! Vom Rathaus bis zum Bauernhof. Ist richtig super! Erschrocken trat Tilly täglich auf die Bremse. Was ist das? Die Kuppel war wie eine Wand. Mein Plan hat perfekt funktioniert. Niemand kam hindurch. Tilly ist drin und die nervigen Hunde sind draußen. Genauso wie Bürgermeister Besserwisser. Dein Nachbarboss ist wieder da. Im Einsatzanzug. Nachmach, Bengel. Das war ein schneller Kostümwechsel. Das Kostüm ist immer im Kätzchenmobil. Für alle Fälle. Aber leider gibt es nichts für dich zu... Moment, ich kann dich doch brauchen. Wunderbar. Und bekomme ich jetzt auch Superkräfte? Nein. Trotzdem fand sich der Bürgermeister ganz oben auf dem Dach der Kuppel wieder. Wirbelwindkraft trifft auf Glühpfoten. Mit dieser Superkraft schnitt der Kater kurzerhand ein kleines Loch in die Kuppel. Bewache diese Tür, Nachmachbengel. Es ist der einzige Weg rein oder raus. Dann stürzte er sich hindurch. Tilly täglich schaute immer noch ratlos auf die Wand vor sich. Ich hol besser meine Kamera. Die im Kofferraum ihres Wagens lag. Oh nein, mein armes kleines Kätzchen ist verschwunden. Kater Kian, mein Süßer. Kian, wo bist du? Da bist du ja. Der hockte am Straßenrand und sah sehr unschuldig aus. Du hast mir einen Schrecken eingejagt. Ihr hört ein wildes Wirbeln. Auch Bürgermeisterin Gutherz und Captain Tollpatsch saßen in der Kuppel fest. Und wie ein Wunder trennt mich eine wundersame Wand von Walli. Das Walross befand sich nämlich auf der anderen Seite. So wie Henrietta. Und sehen Sie nur mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Das ist völlig aus den Federn vor Angst. Wir brauchen die Paw Patrol. Die spielte immer noch mit den Seifenblasen. Frau Bürgermeisterin, ist alles in Ordnung? Es ist furchtbar! Eine riesige Kuppel überdeckt die Abenteuerbucht. Familien wurden ist ohne mich aufgeschmissen. Wow, wir sind schon unterwegs. Keine Kuppel zu groß, keine Superpfote zu klein. Superhunde zur Zentrale. Keiner braucht uns. Die Fellfreunde flitzten geradewegs hinüber zur Zentrale und sprangen in den gläsernen Fahrstuhl. Nur Marshall landete erst einmal im Seifenwasser. Marshall, pass auf! Um ihn herum war nämlich alles voller Blasen. Zu viele rutschige Seifenblasen. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und sofort begann der große Meteorit im Inneren des Turms zu glühen. Das Dach der Zentrale hob sich und verwandelte sich in einen super Einsatzturm. Und als die Hunde dort ankamen, trugen alle ihre super Einsatzanzüge. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Wir haben ein super großes Problem. Eine riesige Kuppel bedeckt die Abenteuerbucht. Oh nein! Was ist das? Familien wurden voneinander getrennt, darum müssen wir so schnell es geht helfen. Oh nein! Für diesen Einsatz brauchen wir Super Rocky. Du nimmst deinen Energiehammer und knackst damit die Kuppel. Super Rocky rockt. Und Super Rubble. Sobald in der Kuppel ein Riss ist, musst du sie sofort mit deinem Rambock zerbrechen. Super Rubble ist der Retter! Alles klar, die Superhunde legen los! Rocky und Rubble liefen zu der glühenden Leine, hakten sich daran fest und sausten hinunter zu ihren Superfahrzeugen. Ryder startete die Düsen seines Raketenanzugs, hob ab und schon waren die drei unterwegs Richtung Abenteuerbucht, wo Bürgermeisterin Gutherz versuchte, die Bewohner zu beruhigen. Kein Grund zur Aufregung! Die Paw Patrol kommt und holt uns hier raus! Die Paw Patrol? Das denkst aber auch nur du. Sind die Hunde aus dem Haus, kommen die Katzen ganz schnell raus und naschen Kuchen. Übermütig sauste Kater Kian, der wieder zum Superkater geworden war, im Inneren der Kuppel herum und mopste sich die Kuchenstücke, die Herr Pfeffer verteilt hatte. Dann futterte er sie auf. Eines nach dem anderen. Oh, ich hab Bauchweh. Ryder, Rocky und Rubble staunten sehr, als sie die Kuppel erreichten, die sich über die Stadt spannte. Was ist das? Und wo kommt es her? Das finden wir später heraus. Zuerst einmal müssen wir es loswerden. Fertig, Rocky? Kann losgehen. Energiehammer. Aber der konnte nichts ausrichten. Wahnsinn! Die Kuppel hat dieselben Kräfte wie mein Energiehammer. Benutz deinen Rambock, Rubble. Hilfe! Auch dieser prallte einfach ab, was dem Superkater ein Grinsen entlockte. Wirklich enttäuschend, diese über alles gelobte Paw Patrol. Doch so leicht gaben die Superhunde nicht auf. Wie können wir die Kuppel durchbrechen, wenn sie Superkräfte hat wie wir? Es muss noch einen anderen Weg geben. Super Sky, flieg über die Kuppel und versuch einen Eingang zu finden. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Der Eingang wurde immer noch von Bürgermeister Besserwisser bewacht. Warum bekommen die Gehilfen immer die unheimlichsten Aufgaben? Er setzte sich neben die kleine Tür, aber sein Anzug war so glatt, oh, nein. dass er die Kuppel herunterrutschte. Oh. Und in einem Gebüsch landete. Seht nur! Doch jetzt erreichte Super Sky auf ihren Windreiterflügeln die kleine Stadt. Das ist Super Sky! Sie holt uns hier raus! Oh, einfach unglaublich! Ja! Gibt es irgendwas, das die Superhunde nicht können? Ja, allerdings, sie können nicht rein. Der Superkater war sich seiner Sache sehr sicher. Sky, hast du den Eingang gefunden? Noch nicht! Ich versuche näher ranzukommen. Ah! Aber Hä? Etwas Mächtiges brachte sie vom Kurs ab. Wo ist der Wirbelwind hergekommen? Jetzt war alles klar. Der böse Kater, ich hätte es wissen müssen. Denk immer dran, alles was du kannst, kann ich auch. Ich hab nämlich Superkräfte. Der Superkater lenkte seinen Wirbelwind noch einmal zu Sky hinüber und stieß sie so heftig an, dass sie abstürzte. Glücklicherweise aber genau in Ryders Arme fiel. Gut gefangen. Danke, Ryder. Was ist denn dort oben passiert? Der böse Kater hat die Kuppel gemacht. Ach, darum hat er Superkräfte wie meine Energiewerkzeuge. Oh, oh, seht nur, er haut ab. Wir kriegen ihn. Chase, Zuma, Marshall, springt in eure Schwebeautos und los, los, los. Blitzschnell waren auch diese Superhunde zur Stelle. Der böse Kater ist irgendwo oben auf der Kuppel. Es ist Zeit für den Schwebemodus. Die Superhunde legten ihre glühenden Pfoten auf die Steuerung ihrer Autos und schwebten aufmerksam die Kuppel hinauf. Irgendwo musste der Kater doch stecken. Ich sehe ihn nirgendwo, Ryder. Wo ist er hin? Ich wette, er ist schon drin. Es muss einen versteckten Eingang geben. Wirklich nur einen? Ich habe einen anderen Eingang gefunden. Unter Wasser. Zuma, Marshall, Zeit für vereinte Pfotenkräfte. Sofort schlugen die beiden ihre Pfoten aneinander. Eine große Wasserblase entstand, die Zuma in seinem Schwebeauto vollständig umspannte. Dann gab Marshall der Blase einen Schubs und sie kugelte hinunter ins Meer und verschwand. Reporterin Tilly Täglich filmte indessen einfach weiter. Und wir berichten immer noch aus dem Inneren der Kuppel. In der sich nun der Superkater bereit machte. Los geht's! Alle mal her gehört Bewohner der Abenteuerbucht. Unter dieser Energiekuppel aus Energie kann ich alles machen, was ich will. Und nichts und niemand kommt rein oder raus. Noch nicht einmal eure tollen Superhunde. Wenn sich der Kater da nur nicht irrte. Ryder, ich bin jetzt unter der Kuppel. Und der böse Kater ist direkt vor mir. Nicht mehr lange. Sofort sauste der Superkater mit seiner Supergeschwindigkeit davon. Aber Zuma blieb dicht hinter ihm. Lass dich nicht abhängen, Zuma. Chase, Rubble, haltet die Augen offen. Wenn wir ihn drinnen verfolgen, zeigt er uns den Ausgang. Ich bin direkt hinter ihm. Dann werde ich mal davon düsen. Doch oben auf der Kuppel warteten Rubble und Chase. Da ist er! Und da ist der Eingang. Und jetzt ist es soweit. Vereinte Pfotenkräfte. Chase und Rubble schlugen ihre Pfoten aneinander. Achtung, rasende Kugel! Immer wieder stieß die rasende Kugel, in die sich Rubble verwandelt hatte, gegen das Kuppeldach, bis feine Risse erschienen. Dann setzte Super Chase sein Superbellen ein und die Kuppel zerplatzte. Nichts blieb von ihr übrig. Und auch von dem Superkater war keine Spur mehr zu sehen. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr uns von diesem bösen Kater befreit habt. Gern geschehen. Wenn Sie wieder mal unter einer Kuppel eingesperrt sind, ein Anruf reicht. Und danke für den Kuchen, Herr Pfeffer. Der Restaurantbesitzer hatte nämlich alle restlichen Stücke verteilt. Hab ich das Wort Kuchen gehört? Nur Bürgermeister Besserwisser bekam keines mehr ab. Tut mir leid, das letzte Stück haben Tilly und ihr Kater bekommen. Oh. Der komischerweise überhaupt keinen Appetit hatte. Na sag mal, Katakien, willst du denn gar keinen Kuchen? Hier, bitte, Herr Bürgermeister. Oh. Doch da schnappte sich Henrietta bereits das letzte Stück. Und die Fellfreunde, die freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.